Abschnitt 2 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 12. Wenn sie erscheinet unter andern Schönen und Amors Huld im schönen Antlitz zeiget, dann, wie vor ihr sich jede Schönheit beuget, so wächst in mir das liebevolle Sehnen. Den Ort, die Stunde segn ich dann mit Tränen, wo meinem Blick dies Wunder sich gezeiget. Ich sage mir, zum Dank das Herz geneiget, geehrt bin ich vor allen Erdensöhnen. Von ihr hab ich die liebenden Gedanken, die zu dem höchsten Gute mich erheben und wenig achten, was der Mensch begehret. Von ihr kommt, dass kein Opfer irdscher Schranken zur Sonn empor des Geistes Flügel schweben, dass stolze Hoffnung meine Seele nähret. Ende von Abschnitt 2.